Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Sehr geehrte Zeit von früher. Was machst du denn? Schreibst du eine Ode an alte Epochen? Eine Ode vielleicht nicht, aber eine kleine Erinnerung. Ich finde es gut, sich an früher zu erinnern. Das stimmt. Und am besten geht das natürlich im Kontext der Familie. Wie war das Leben unserer Eltern und Großeltern? Was war damals historisch von Bedeutung? Genau. Vielleicht schreibe ich also besser mal wieder meinem Opa. Ob Opas altes Radio heute noch genauso gut funktioniert wie früher? Wenn nicht, dann werfen Sie es nicht gleich weg. Vieles kann man noch reparieren. Zum Beispiel in einem Repair-Café. So eine Lern- und Reparaturwerkstatt hat Iris Milde für uns besucht. Vieles, was hilft, aber nichts für die Technik. In diesem Koffer ist alles für die Erste Hilfe. Lernen Sie mit uns Wörter zum Erste-Hilfe-Kasten. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über Wasser, Früchte und das Universum. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Wie heißt die Organisation in ihrer Kurzform? Wieder mehr Kinder lernen schwimmen. Die Badezeit kann beginnen. Im letzten Jahr haben 94.784 Kinder bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, schwimmen gelernt. Das sind 20% mehr als 2022. Wegen Corona hatten viele Kinder nicht schwimmen gelernt. Plätze in Kursen wurden knapp. Jetzt sieht die DLRG einen positiven Trend. Wie heißt die Organisation in ihrer Kurzform? Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft heißt kurz DLRG. Text 2. Wo in der Welt gibt es einen Boom? Avocado-Boom. Auf Toast, als Salat oder als Basis für Guacamole. Avocados sind lecker und gesund. Zumindest finden das immer mehr Menschen in Deutschland. Denn der Import der Früchte ist seit 2013 um mehr als 400% gestiegen. Das Statistische Bundesamt schreibt, dass das Land 2023 ca. 157.800 Tonnen Avocados im Wert von rund 484 Millionen Euro importiert hat. Auch global gibt es einen Avocado-Boom. Ökologisch ist das aber ein Problem, denn Avocados muss man viele tausend Kilometer aus Ländern mit wärmerem Klima transportieren. Auch braucht das Kultivieren der Früchte extrem viel Wasser. Und das fehlt dann in den Anbauländern. Wo in der Welt gibt es einen Boom? Der Trend ist global. Auf der ganzen Welt boomt die Avocado. Text 3. Wo starten die Fluggeräte ihre Reise nach oben? Von der Nordsee in den Orbit. Deutschlands Weltraumhafen in der Nordsee wird real. Die Bremer Raumfahrt- und Technologiefirma OHB plant Mitte Juni die ersten Raketen zu starten. Wer jetzt an Cape Canaveral in den USA denkt, so wird es nicht ganz. Die Raketen starten von einem Schiff aus. Bis in den Orbit fliegen sie im Juni auch noch nicht, denn die Aktion ist eine Demonstrationsmission. Bis zu 4 Raketen mit einer maximalen Länge von 4,5 Metern sollen bis zu 42 Kilometer hochfliegen. Ein Kontrollschiff wird bei jedem Launch dabei sein. Die Mission ist ein Test der Infrastruktur und der Prozesse für Starts in der Zukunft. Dann sollen von der mobilen Plattform aus Trägerraketen kommerzielle Kleinsatelliten in den Orbit bringen. Bei der Mission fährt das Schiff von Bremerhaven aus mehr als 400 Kilometer zum Startpunkt in der Nordsee. Wo starten die Fluggeräte ihre Reise nach oben? Auf einem Schiff im Meer, 400 Kilometer weit weg von Bremerhaven starten die Raketen ihre Reise nach oben. Erzählen Ihre älteren Verwandten gerne von früher? Nicht immer waren das einfache Zeiten. Manches historische Datum erinnert aber daran, dass eine neue Epoche angefangen hat und in den Jahren danach vieles langsam besser geworden ist. Sprechen Sie mit uns über das Leben von früher, mal aus historischer Perspektive, mal aus ganz persönlicher. Ist eines Ihrer Hobbys Geschichte? Dann interessieren Sie sich besonders für historische Fakten, also alles, was früher passiert ist und vielleicht auch historisch relevant war. Wiederholen Sie nach dem Signal diese Wörter dazu. Das Dreivierteljahrhundert. 75 Jahre sind ein Dreivierteljahrhundert. Eine Rede halten. Sind Sie gut darin, vor Publikum zu sprechen, dann können Sie gut Reden halten. Eine Rede ist eine gesprochene Präsentation über ein bestimmtes Thema. Das Jubiläum. Ist heute ein historisches Datum? Vielleicht ein 10-jähriges Jubiläum? Dann ist etwas historisch Wichtiges vor genau 10 Jahren passiert. Irgendwas. Irgend können Sie mit Fragewörtern kombinieren, zum Beispiel irgendwas. Das bedeutet alltagssprachlich etwas, egal was. Überhaupt keine Ahnung haben von. Deutsche Geschichte? Davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich weiß also absolut nichts darüber. Der Staat. Das ist ein Synonym für Land oder Nation. Gründen. Das bedeutet auch starten. Man kann eine Familie gründen, eine Firma, aber auch einen Staat. Hans Günthers Mutter feiert bald Geburtstag und ihr Sohn hat Schreibblockaden. Kann sein Partner Soltan helfen? Hey Schatz, soll ich dir vielleicht einen Espresso machen? Sehe ich so schlimm aus? Nun ja, du sitzt wie paralysiert vor deinem Bildschirm und das seit einer Stunde. Das war eine Stunde? Es kommt mir vor wie der halbe Tag. Willst du mir denn jetzt endlich erzählen, was das Problem ist? Meine Mutter. Deine Mutter? Du liebst deine Mutter. Ja, ganz genau. Und das ist das Problem. Hans Günther, mach keine Quizshow daraus. Erzähl. Na, meine Mutter wird doch bald 75 Jahre alt. So ein Dreivierteljahrhundert will sie natürlich feiern. Und ich habe gesagt, dass ich die große Geburtstagsrede halten werde. Und du kennst meine Mutter, Soltan. Oh, da verstehe ich, dass du dich gestresst fühlst. Und dann ist es ja auch nicht nur ihr Geburtstag, sondern auch das 75. Jubiläum der Bundesrepublik Deutschland. Das weiß ich doch selbst, Soltan. Warum ist meine Mutter bloß genau an dem Tag geboren, an dem auch die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde? Das macht alles viel komplizierter. Irgendwie muss ich auch das in meine Rede integrieren. Ach, Hans Günther, mach dir mal keine Sorgen. Die meisten Gäste haben von der deutschen Geschichte überhaupt keine Ahnung. Die wissen auch nur, da wurde ein Staat gegründet. Und mit etwas Glück wissen sie, dass das ja nur der eine war. Westdeutschland, genau. Das muss ich auf jeden... Wirklich, Schatz, die Fakten sind da nicht so wichtig. Konzentriere dich doch lieber auf die Emotionen. Puh, Emotionen... Was haben Sie verstanden? Üben Sie. Sie hören 3 falsche Aussagen zum Dialog. Korrigieren Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modelllösung. Aussage 1. Hans Günther sitzt schon seit einer Stunde vor dem weißen Blatt Papier. Richtig ist, er sitzt schon seit einer Stunde vor dem Bildschirm. Die Rede schreibt er also auf einem Laptop oder Computer. Aussage 2. Er soll bald zum ersten Mal ein Geschichtsseminar halten. Richtig ist, er soll eine Rede zum 75. Geburtstag seiner Mutter halten. Aussage 3. Soltan schlägt vor, nicht nur über die Gründung von Westdeutschland zu sprechen, sondern auch über die des ostdeutschen Staates. Richtig ist, er schlägt vor, an die Emotionen zu denken und weniger an die Fakten. Die Kindheit ist die Zeit, in der man Kind ist. Und das Alter? Das ist nicht nur die Zahl, wie alt man ist, sondern auch eine Lebensphase. Man ist älter, arbeitet meistens nicht mehr und hat andere Sorgen als früher. Welche Wörter sind im Kontext von alt und jung außerdem noch interessant? Wiederholen Sie. Die grauen Zellen in Schwung bringen. Fühlen Sie sich müde und kognitiv so gar nicht fit? Dann bringen Sie die grauen Zellen wieder in Schwung. Das stimuliert das Denken und Ihre Kreativität. Jemandem eine Rede widmen. Egal ob Firmenjubiläum oder runder Geburtstag, oft sagt man in speziellen Reden auch, für wen sie gemeint sind. Man widmet sie einer Person. Das Tagebuch. Schreiben Sie Tagebuch, dann notieren Sie in einem Heft oder einem kleinen Buch, was in Ihrem Leben passiert, oder überlegen sich schöne Poesie dazu. Spannend. Wow, diese Epoche war wirklich interessant. Oder mehr noch, spannend wie eine Thriller-Serie mit gutem Plot und tollen Cliffhängern. Vergangen. Dieses Adjektiv meint von früher. Vergangenes ist also alles aus der Vergangenheit. Wird es rund um Hans Günthers Geburtstagsrede spannend? Noch am selben Wochenende will Soltan wissen, wie es seinem Partner damit geht. Möchtest du heute einen Espresso, Hans Günther? Oder kann ich sonst irgendetwas für dich tun? Na, komm, warum nicht? Vielleicht bringt das ja meine grauen Zellen in Schwung. Bitteschön. Was machen denn die Emotionen? Du meinst die Geburtstagsrede für meine Mutter? Also, die ist in den Vorbereitungen. In den Vorbereitungen? Das klingt ja nach einer großen Prozedur. Na ja, du hast doch selbst gesagt, ich soll mich mehr auf die Emotionen konzentrieren. Und ich will die Rede ja auch meiner Mutter widmen. Aber wenn doch am gleichen Tag der Staat, in dem wir heute leben, gegründet wurde, sagen wir es so. Ich musste Informationen sammeln. Oh lala, Spionage an der eigenen Mutter? Nein, nein. Aber ich habe in der Bibliothek alte Tagebücher gefunden. Kindheit und Jugend in der frisch gegründeten Bundesrepublik damals. Das ist so ein spannendes Thema. Und du glaubst, das interessiert die Gäste deiner Mutter? Warum nicht? Viele Gäste sind ja etwa genauso alt wie sie. Und ich denke, vor allem im Alter werden die Erinnerungen an vergangene Lebensphasen immer wichtiger. Die Kindheit, die Jugend, das sind einfach ganz spezielle Erinnerungen. Finde ich auch. Aber ich hätte da einen Vorschlag für dich. Haben Sie den Dialog gut verstanden? Dann testen Sie nun Ihr Hörverständnis. Sie hören Fragen mit verschiedenen Optionen. Was stimmt? Reagieren Sie nach dem Signal. Frage 1. Wessen graue Zellen sollen wieder in Schwung gebracht werden? Hans Günthers, Soltans oder die der Geburtstagsgäste? Hans Günther möchte einen Kaffee. Er sagt, vielleicht bringt das ja meine grauen Zellen in Schwung. Frage 2. Hans Günther hat Tagebücher gefunden. Sind es die seiner Mutter, die von Soltan oder publizierte Bücher aus der Bibliothek. Die Bücher zu Kindheit und Jugend in der frisch gegründeten Bundesrepublik sind aus der Bibliothek. Frage 3. Warum will Hans Günther über frühere Zeiten sprechen? Weil sich viele der Gäste nicht mehr daran erinnern? Weil das Thema so spannend ist? Oder weil die Politik von früher noch ein großes Tabu ist? Er möchte über frühere Zeiten sprechen, weil das Thema so interessant ist. Geburtstage, Jubiläen und Gedenktage. Es gibt verschiedene Gründe für eine Feier oder Veranstaltung. Im Kontext von Festen sagt man auch, es gibt einen Anlass dazu. Und der Geburtstag von Hans Günthers Mama ist vielleicht Anlass, diese Wörter hier zu lernen. Wiederholen Sie. Worte verlieren zu. Eine elegante Variante für dazu etwas sagen ist Worte dazu verlieren. Lampenfieber haben. Werden Sie nervös, wenn Sie vor Publikum sprechen? Dann haben Sie Lampenfieber. Seinen Anfang nehmen. Bei einer Rede formuliert man auch die einfachen Sachen oft in schöneren und komplizierten Worten. Seinen Anfang nehmen bedeutet anfangen. Ruhe in Frieden. Auf Gedenksteinen, die auch an Tote erinnern, liest man es oft. Ruhe in Frieden. Diese Formel zeigt, dass man den oder die Tote besonders ehrt. Spaß beiseite. Wer Späße macht, will vielleicht manchmal auch zurück zum Thema kommen. Die Formel Spaß beiseite zeigt, jetzt wird es wieder ernst. Ereignisreich. Wow, an diesem Tag ist so viel passiert. Er war wirklich ereignisreich. Der Tag ist gekommen. Der 23. Mai 2024. Genau ein Dreivierteljahrhundert nach dem historischen Datum. Zum Wohl! Und, bist du bereit, Hans Günther? Gar nicht. Aber besser wird das auch nicht. Wenigstens habe ich dich an meiner Seite. Immer, Hans Günther, immer. Dann sorge ich mal für Ruhe im Saal. Ja. Augen zu und durch. So, liebe Gäste, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir, mein Partner und ich, möchten ein paar Worte verlieren zu diesem Anlass. Der einfache Grund, warum wir das zu zweit machen, ist, dass ich furchtbar Lampenfieber habe. Nun, und ein zweiter Grund besteht darin, dass unser liebes Geburtstagskind von Anfang an die Beziehung zwischen uns beiden total unterstützt hat. Ich habe mich hier immer willkommen und angenommen gefühlt. Mir wurde immer vermittelt, ich gehöre auch zur Familie. Was nicht selbstverständlich ist, wenn man überlegt, dass in der Bundesrepublik Deutschland Homosexualität bis 1969 sogar unter Strafe stand. Hans Günther, das wollten wir doch weglassen. Ach, das musste mal raus. Was wir eigentlich sagen wollten, heute gibt es einen ganz besonderen Tag zu feiern. Denn genau heute, vor einem Dreivierteljahrhundert, am 23. Mai 1949, hat etwas ganz Besonderes seinen Anfang genommen. Wir reden natürlich vom Gründungstag der Bundesrepublik Deutschland. Ach so, ja, stimmt. Und dann war da natürlich noch dein Geburtstag, Mama. Aber Hans Günther, die Bundesrepublik und deine Mutter, sind das nicht zwei ganz unterschiedliche Sachen? Naja, Soltan, mein Vater, ruhe er in Frieden, hat beides seine Regierung genannt. Aber Spaß beiseite, Mama. Du bist für mich natürlich das viel größere Ereignis. Dich möchten wir heute feiern. Und dafür haben Soltan und ich eine kleine Chronik deines ereignisreichen Lebens zusammengestellt. Wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Haben Sie auch nichts verpasst? Dann beantworten Sie nun diese Fragen zum Dialog. Sprechen Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Welches Detail der Rede war so nicht vereinbart, wurde aber doch von Hans Günther genannt? Er macht auch einen juristischen Fakt zum Inhalt der Rede. In der Bundesrepublik Deutschland stand Homosexualität bis 1969 unter Strafe. Die beiden hatten das so nicht geplant. Für Hans Günther musste das aber einmal gesagt werden. Aufgabe 2. Welchen Witz seines Vaters macht Hans Günther zu einem lustigen Moment in seiner Rede? Soltan meint, die Bundesrepublik Deutschland und Hans Günthers Mutter sind doch zwei ganz unterschiedliche Sachen. Hans Günther sagt, mein Vater hat beides immer seine Regierung genannt. Auf einer bayerischen Insel fingen 1948 die Arbeiten an dem Staat an, der am 23. Mai 1949 geboren wurde, die Bundesrepublik Deutschland. Was soll aus Deutschland werden? Das fragen sich heute viele Menschen. Aber noch sehr viel wichtiger war diese Frage nach 1945. Wenige Jahre davor hatte Deutschland unter Adolf Hitler der Welt Feuer gebracht. Die Katastrophe des Weltkriegs hatte auch das eigene Land zerstört. Es brauchte einen Neuanfang, politisch, ökonomisch, sozial und kulturell. Die Westmächte, USA und Großbritannien, wollten ein demokratisches Deutschland. Die Sowjetunion hatte andere Pläne. Auf eines konnten sich die großen drei auf der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945 aber leicht einigen. Deutschland sollte nie mehr eine Gefahr sein für den Frieden in der Welt. Die USA unter Truman, Großbritannien unter Churchill und die Sowjetunion unter Stalin teilen Deutschland 1945 in vier Sektoren auf. Einen Sektor für jeden und einen für Frankreich, das zu den Siegermächten gezählt wird. Auch Berlin wird in vier Sektoren geteilt. Jede Besatzungsmacht kontrolliert ihren Sektor. Truman, Churchill und Stalin entscheiden außerdem, dass insgesamt ca. 12 Millionen Deutsche aus Gebieten östlich der Flüsse Oder und Neiße in den Westen umziehen müssen. In der Zeit danach gibt es sehr große Probleme in Deutschland und auch starke Konflikte zwischen den Besatzungsmächten. Die USA wollen einen schnellen ökonomischen Wiederaufbau. US-Außenminister George Marshall stellt 1947 ein Programm dafür vor. Die drei westlichen Sektoren in Deutschland bekommen viel Geld. Die Sowjetunion sieht im Marshallplan aber den Versuch, Deutschland auf die westlich-kapitalistische Seite zu ziehen. Anders die Westalliierten. Sie glauben, Stalin will aus Deutschland ein Land wie die kommunistische Sowjetunion machen. Während in den drei westlichen Sektoren 1946-47 erste demokratische Wahlen organisiert werden, darf im Sektor der Sowjetunion nur eine Partei eine Rolle spielen. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, die zu der Zeit direkt von der Sowjetunion kontrolliert wird. Die Teilung Deutschlands wird so immer konkreter. Von den Westalliierten bekommen Politikerinnen und Politiker in Westdeutschland den Auftrag, an einer neuen Verfassung zu arbeiten. Schon im August 1948 treffen sich Expertinnen auf der Insel Herrn-Chiemsee in Bayern. Nicht so sehr, um etwas von dem Chiemsee-Idyll zu haben, denn es gibt viel zu tun. Gesucht sind Antworten auf die große Frage der Deutschen, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Der Expertentext für das neue Grundgesetz wird schon im September 1948 an einen parlamentarischen Rat mit 65 Mitgliedern gegeben. 9 Monate werden sie über die Details diskutieren und auch viel streiten. Allen ist klar, das wird nicht weniger als das wichtigste Gesetz in Deutschland sein. Es wird die Basis dafür, wie der Staat organisiert ist. Carlo Schmidt formuliert ein zentrales Ziel. Der Staat soll nicht alles tun können, was ihm gerade bequem ist, wenn er nur einen willfährigen Gesetzgeber findet, sagt der Sozialdemokrat. Jeder Mensch soll Rechte haben, über die auch der Staat nicht soll verfügen können. Und so ist schließlich Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Bald stehen noch andere zentrale Ziele fest. Der Staat bekennt sich zu Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Er soll demokratisch und sozial sein. Für alle gelten die gleichen Gesetze. Nach großen Diskussionen im Parlamentarischen Rat gelingt es Elisabeth Selbert und Friederike Nadig, dass im Grundgesetz steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Westmächte sind zufrieden mit den Ergebnissen. Am 23. Mai 1949 wird das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vorgestellt. Damit gibt es ein neues Land, die Bundesrepublik. Im Sektor der Sowjetunion wird nur wenige Tage später eine Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, vorgestellt und am 7. Oktober 1949 die DDR offiziell gegründet. Ein Deutschland, aber zwei Staaten. So wird es mehr als 40 Jahre bleiben. Die Menschen in Ost und West werden in dieser langen Zeit sehr unterschiedliche Wege gehen. In der Bundesrepublik wird Konrad Adenauer, 73, am 15. September 1949 vom Parlament zum ersten Bundeskanzler gewählt. Provisorischer Regierungssitz ist erst einmal Bonn. Ein souveräner Staat ist die Bundesrepublik aber noch nicht. Die Westalliierten haben in dieser Zeit noch viel Kontrolle und Einfluss auf Teile der Politik. Deshalb ist es Adenauers Ziel, das Land souverän zu machen. Das wird nicht einfach, denn der Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion ist auch innerhalb der deutschen Politik ein Thema. Die USA sind gegen Kommunismus in Europa und wollen Deutschland in einem westlichen Verteidigungsbündnis haben. Adenauer ist damit einverstanden, obwohl auch viele in der eigenen Partei das kritisieren. Oppositionschef Kurt Schumacher nennt Adenauer deshalb Kanzler der Alliierten statt Kanzler der Deutschen. Aber Adenauer führt die Bundesrepublik in die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, später in die NATO und in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, aus der sehr viel später die Europäische Union wird. Die US-Finanzhilfe bringt der jungen Bundesrepublik auch ökonomisch eine starke Dynamik. In modernen Fabriken finden Menschen Arbeit. Produkte made in Western Germany werden international gekauft. Bald ist die Rede von einem Wirtschaftswunder. Vater dieses Wirtschaftswunders ist der Politiker Ludwig Erhard. Seine Idee: eine soziale Marktwirtschaft. Das bedeutet, die Wirtschaft sollte frei arbeiten können. Aber sie sollte auch Teil einer Politik sein, die sozial ist und einen Wohlstand für alle bringt. Der wirtschaftliche Boom bringt auch politische Stabilität. Zwar erreichen zur Zeit des Wirtschaftswunders nicht alle Menschen den gleichen Wohlstand, aber die meisten sehen, es geht uns besser als früher. Das Bild in Ostdeutschland ist ganz anders. Dort baut die Sowjetunion erst einmal noch funktionierende Fabriken und Infrastruktur ab. Außerdem werden Industrie, Banken und Landwirtschaft verstaatlicht. Theoretisch hat die DDR, wie die Bundesrepublik, ein parlamentarisches System. In Wirklichkeit aber ist es ein Einparteienstaat. Ein Slogan der SED ist in der Zeit: Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Die Ostdeutschen sehen aber, wie gut es im Westen und wie schwer es bei ihnen ist. Am 17. Juni 1953 protestieren sie für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Es gibt Aktionen in der ganzen DDR. Dann entscheidet die SED, den Protest mit Gewalt zu beenden. Nicht alle wollen sich mit der SED-Diktatur arrangieren. Von 1949 bis 1961 gehen mehr als 2,5 Millionen in den Westen. Moskau und Ost-Berlin reagieren. In der Nacht vom 13. August 1961 schließt das Land die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. Kurz darauf baut es die Berliner Mauer und befestigt die Grenze zwischen Ost und West. Das Land ist nun wirklich zweigeteilt, auch physisch. In diesem Café lernt man Neues und tut dabei etwas für die Umwelt. Man trifft Leute aus der Stadt und bringt alte Elektrogeräte fast wieder in ihren Originalzustand. Iris Milde hat für uns in Dresden ein Repair-Café besucht. Mit dabei ihr altes Radio. Ein Selbstversuch. Heute gehe ich ins Repair-Café. Ich habe hier mein Küchenradio vor mir stehen. Das ist noch gar nicht so alt, aber der Einschaltknopf ist kaputt. Der hat wahrscheinlich einen Wackelkontakt. Und nun hoffe ich, dass man damit noch was machen kann. Das Repair-Café finde ich an diesem Abend in einem Kulturzentrum im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt. Auf einen Tisch in der Raummitte stellt Georg Trogisch mehrere Kisten. Ich baue gerade unser Werkzeug auf. Also wir nehmen das Werkzeug immer mit zu den einzelnen Standorten. Wir sind ja an mehreren Standorten in Dresden unterwegs und da muss man immer am Anfang das ganze Werkzeug auspacken. Dreifachstecker, verschiedenste Schraubendreher, Zangen in allen Größen und Formen, Messgeräte für die Elektronik. Im Repair-Café finden die Besucher Spezialwerkzeuge und Hilfe zur Selbsthilfe. Wir reden von den Gästen oder von den Besuchern und nicht von den Kunden, weil natürlich wir keine Dienstleistung erbringen, sondern wir quasi nur Wissen und das Werkzeug und Unterstützung bieten, damit die Leute ihre Geräte selber reparieren können. Hallo. In den 3 Stunden kommen außer mir noch 4 andere Gäste vorbei. Sie bringen einen Kassettenrekorder, ein Smartphone und einen Fernsehbildschirm mit. Susanne hat eine Kaffeemaschine dabei. Also ich bin heute zum 2. Mal da, weil die Kaffeemaschine ist das Thermostat kaputt. Und das haben wir letztes Mal festgestellt und jetzt bin ich wieder da, weil die das aus China bestellt haben, dieses Teil. Und jetzt müssen wir das tauschen. Während Georg und Susanne die Kaffeemaschine genauer anschauen, kümmert sich Oliver Effland um mein Radio. Er gibt mir einen Schraubendreher und hilft mir, das Gehäuse zu öffnen. Im Repair-Café wird alles repariert, was die Leute mit eigenen Händen hineintragen können, erzählt er. Das ist inzwischen auch sehr elektrolastig. Also das ist von uns gar nicht so gewollt. Also wir machen auch Puppen oder Holzarbeiten oder Klebejobs oder sowas. Aber der Hauptteil, der halt ankommt, ist schon im Elektronikbereich. Das Repair-Café Dresden und Freital wurde 2012 gegründet. Inzwischen bieten knapp 20 Freiwillige 6 Termine im Monat an, an verschiedenen Orten in Dresden und Freital. Also wir wollen ja auch dahin gehen, wo die Leute halt sind. Deswegen bewegen wir uns in die Stadtviertel, in so öffentliche Zentren, wo die Leute auch sind. Denn genauso wichtig wie das Reparieren und die ökologische Idee dazu ist das Zusammensein im Café. Beim Schrauben und Kleben beginnt man ganz natürlich das Gespräch. Nach etwa 1 Stunde feiner Reparaturarbeiten kommt wieder heißes Wasser aus Susannes Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine hat wieder abgeschaltet, als das Wasser heiß war, und damit ist die soweit, dass wir die wieder gehen lassen können. Fasst Georg zusammen, während Susanne einen Schein in die freiwillige Repair-Kaffeekasse gibt. Und mein Radio? Wir überlegen jetzt, ob hier diese Kontakte halt verdreckt sind, dass wir die jetzt mal mit Isopropanol reinigen wollen. Die Instruktionen des Teams sind klar und so gebe ich vorsichtig Alkohol aus einem Fläschchen auf die Leiterplatte und putze sie energisch mit einer Zahnbürste. Danach kommt alles wieder an seinen Platz, von den Kontakten bis zur Antenne. Am Ende darf das Gehäuse nicht fehlen. Dann kommt der Test. Es ist immer so eine kleine Detektivarbeit, rauszufinden, wo ist jetzt der Fehler, was muss man machen. Ah, das ist es. Und das dann geschafft zu haben, das ist ein super tolles Gefühl. Der Triumph kommt schließlich, als Oliver eine Waage holt und das Radio daran hängt. 1,5 Kilogramm Elektromüll gespart. Ich gehe in die Nacht mit einem guten Gefühl. Nicht nur etwas für die Umwelt, sondern auch etwas gegen meine Angst, bei technischen Handarbeiten getan zu haben. Und das Radio funktioniert wieder genauso gut wie früher. Unsere Autorin hat einen Trend entdeckt. Die Angst, etwas zu verpassen. Eine super Sache in einem Land, in dem die Menschen für ihre Ängste bekannt sind. Meine Nachbarin ist in Australien und postet täglich Stories von ihren Abenteuern. Eine meiner Chatgruppen ist voll mit Updates aus Südafrika, wo meine Freundin ihre Flitterwochen verbringt. Eine zweite kommentiert, sie war auch schon da. Natürlich war sie das, sie war überall. Gestern zum Beispiel auf einem coolen Konzert. Steht alles auf Instagram. Ein Journalistenkollege schreibt auf LinkedIn, welche KI-Tools er für seine Arbeit benutzt. Eine befreundete Autorin empfiehlt 10 Romane, die man gelesen haben muss. Ich kenne keinen davon. Ich war noch nie in Australien und meine Flitterwochen liegen schon lange zurück. Die coole Band habe ich noch nie gehört. Mit KI müsste ich mich auch mal beschäftigen. Ich habe noch nicht mal den Oscar-Hit Oppenheimer gesehen und mein Yoga schwänze ich seit Tagen. Bei dem Gedanken daran, was ich alles verpasse, werde ich depressiv. Wenn das allerdings FOMO ist, Fear of Missing Out, auf Deutsch Angst, etwas zu verpassen, dann habe ich wenigstens diesen neuen Trend nicht verpasst. Ein Blick auf die Seite meiner Krankenkasse macht mich versöhnlicher mit der Welt. Sie vergleichen ihr Leben mit dem von Freunden und anderen Menschen und fürchten, dass sie schlechter abschneiden, steht dort als eines der FOMO-Symptome. Also doch! Und solange ich deshalb keinen Juckreiz und keine Schweißausbrüche, wie anscheinend andere Betroffene habe, ist alles gut. Eigentlich ist meine FOMO ein weiterer Beweis dafür, dass ich richtig gut integriert bin. Schließlich sind Deutsche für ihre Ängste bekannt. German Angst ist ein internationaler Begriff. Mit den traditionellen Ängsten kann ich zwar nicht dienen, aber mit dieser neuen Angst gehöre ich jetzt zu den Vorzeige-Ausländerinnen. Ist ja nicht ganz unwichtig heute. Ich habe auch schon mal alle Sonderangebote im Supermarkt gekauft. Nächstes Mal denke ich daran, das auf Social Media zu posten. Ich finde die neue deutsche Angst viel besser als die alte, positiver und lebensbejahender. Statt die nächste Pandemie zu fürchten und sich um die wirtschaftliche Lage zu sorgen, können sich die Deutschen nun den Kopf darüber zerbrechen, wie sie am Wochenende das Bratwurst-Festival und den Flohmarktbesuch unter einen Hut bringen. Sie können Einladungen für 5 Partys annehmen und überall hingehen, auch nur um Hallo zu sagen. Nichts ist mehr, wie es war. Die Unpünktlichkeit der Bahn ist verziehen, die Inflation vergessen. Die einzige Angst ist die Angst zu verpassen. Ich hoffe nur, dass die Deutschen keine Angst bekommen, die Angst zu verpassen. Fear of missing angst. Dann ist der Spaß wieder vorbei. Im Februar 2020 ist Charmila Sundararai aus Indien nach Wolfsburg in Niedersachsen gekommen. Hören Sie, was sie über ihr erstes Jahr dort erzählt. Es war keine ideale Zeit, als ich im Februar 2020 nach Wolfsburg gekommen bin. 2 Wochen nach meiner Ankunft hat alles geschlossen. Der Beginn der Pandemie. Und es war wirklich kalt. Meine Heimat ist der südindische Bundesstaat Tamil Nadu. Dort ist das Klima komplett anders. Ich bin nach Wolfsburg gezogen, weil mein Mann dort einen Job gefunden hat. Vorher habe ich in Indien als Informatikerin gearbeitet. Das wollte ich in Deutschland auch tun. Leider habe ich keine Stelle gefunden. Aber dann ist etwas Wichtiges passiert. Ich habe mit finanzieller Hilfe von der Agentur für Arbeit 6 Monate lang eine Weiterbildung für den Informatikbereich gemacht. In Indien habe ich meinen ersten Deutschkurs gemacht und in Wolfsburg zuerst noch allein gelernt. Dann habe ich in der Weiterbildung einen Kurs bis zum Sprachniveau B1 gemacht. In dem Kurs habe ich eine Indonesierin getroffen. Ihr Mann ist Deutscher. Die beiden sind sehr gute Freunde geworden. Ich habe so viel Hilfe von ihnen bekommen und so viel über Deutschland erfahren. Über die Kultur, die deutsche Küche, die Geschichte und vieles mehr. 2022 sind wir nach München gezogen, weil mein Mann dort einen neuen Job gefunden hat. Und ich auch. Deshalb empfehle ich sehr, die Hilfe von der Arbeitsagentur und die Optionen zur Weiterbildung zu nutzen. Am Anfang in Deutschland hatte ich große Minderwertigkeitskomplexe. Ich hatte keine Arbeit und Sorgen, dass deshalb meine Chancen im Beruf schlechter werden. Aber heute weiß ich, dass es hier viele tolle Möglichkeiten gibt. Es gibt im Deutschen den Spruch, Kleinvieh macht auch Mist. Den mag ich sehr, denn er passt zu meinen Erfahrungen, nämlich, dass man auch mit vielen kleinen Schritten ans Ziel kommt. Natürlich war ich am Anfang in München traurig wegen meiner guten Freunde in Wolfsburg, aber wir haben immer noch Kontakt. Außerdem habe ich hier viele nette Menschen aus Indien kennengelernt. Aus ihrer Erfahrung hat Shamila Sundararai noch einen Tipp. Besonders schön in München sind die vielen tollen Freizeitmöglichkeiten. Wandern in den Bergen ist jetzt mein Hobby. In der Autostadt können Kundinnen und Kunden von Volkswagen ihr neues Auto abholen. Das Areal ist aber auch ein großer Freizeitpark. Es gibt dort zum Beispiel einen See, viele Events und auch ein Museum. Außerdem mag ich den Allersee. Er liegt in einem Park und ist schön für Ausflüge und zum Baden im Sommer. Haben Sie im Auto immer alles für die erste schnelle Hilfe dabei? In den meisten Ländern ist das ein Muss, denn im Straßenverkehr passieren Unfälle. Und dann ist es gut, wenn man bei den kleineren Verletzungen schon einmal selbst helfen kann. Wiederholen Sie diese Wörter nach dem Signal. Der erste Hilfekasten. In diesem Set sind wichtige Dinge für den Notfall. Für Autos gibt es eine Liste, was im Erste-Hilfe-Kasten nicht fehlen darf. Das Coolpack. Manchmal wird eine verletzte Körperstelle heiß. Dann hilft nur ein Coolpack, also ein kleiner Block, der ganz kalt wird. Das Pflaster. Aua, ich habe mich geschnitten. Machen wir schnell ein Pflaster auf die Wunde, sonst kommt noch Blut auf meine Kleidung. Der Verband. Dieses nicht so breite, lange Stück Stoff ist für Arme, Beine und Finger gut. Man kann den Verband immer wieder um den Körperteil legen und macht ihn so dick und stabil. Die Verbandsschere. Mit dieser speziellen Schere schneiden Sie praktisch und sicher durch Textil, also auch durch einen Verband. Die Kompresse. Dieses dünne Stück Stoff können Sie auf eine Verletzung legen. Es ist wie eine Barriere oder eine weiche Membran. Mit einem Pflaster oder Verband machen Sie die Kompresse stabil. Das Desinfektionsmittel. Diese Substanz macht die Stellen um Verletzungen steril. Seit der Corona-Pandemie haben manche immer ein Mittel zur Desinfektion der Hände dabei. Oh nein, ein Unfall im Straßenverkehr. Zum Glück hat der Fahrer des Autos Erfahrungen mit Erster Hilfe. Ihm und seiner Mitfahrerin fehlen nur ein paar der neu gelernten Ausdrücke. Ergänzen Sie nach dem Signal. Was ist passiert? Ich sehe Blut. Ich glaube, ich bin verletzt. Bleiben Sie ganz ruhig. Peter, ruf bitte den Rettungsdienst unter 112 an. Solange kümmern Magda und ich uns um sie. Dafür habe ich im Auto immer einen... Erste-Hilfe-Kasten. Wir müssen einen Teil von dem T-Shirt abschneiden, um die Verletzung besser zu sehen. Hast du eine... Verbandsschere? Ah, hier ist sie. Ich schneide den Ärmel ab. Ah, aua. Keine Angst, ich versuche ganz vorsichtig zu sein. Sieht gar nicht so schlimm aus. Wir sollten aber die Wunde reinigen, um Infektionen zu vermeiden. Wo ist denn das... Desinfektionsmittel? Moment, ich habe es gleich. Hier ist das. Ich suche noch etwas Kleines für die Wunde. Klaus, wo hast du denn das... Pflaster? Nein, wir brauchen kein Pflaster. Um den Arm machen wir einen richtigen... Verband. Und warte kurz. Da musst du was unterlegen. Sonst bleibt der Verband später noch fest an der Wunde. Ich habe dafür im Kasten eine... Kompresse. Super. Jetzt können wir die Kompresse auf die Wunde legen und sie mit dem Verband fixieren. Perfektes Teamwork, Magda. Jetzt ist die Wunde versorgt. Danke für deine Hilfe. Fühlen Sie sich etwas besser? Der Rettungsdienst kommt bestimmt auch gleich. Ich habe noch etwas gefunden. So können Sie Ihren Arm kühlen. Ein Coolpack. Soll ich es an Ihren Arm halten oder machen Sie das lieber selbst? Ein Ehepaar in Goslar spricht über Geld. Und du möchtest wirklich schon alles für den Sommerurlaub buchen? Klar, der Sommer ist doch schon da und billiger wird so ein Flug auch nicht mehr. Ich weiß ja nicht. Sind denn auch wirklich schon alle Rechnungen bezahlt? Keine Sorge, es ist alles im grünen Bereich. Dein Bruder zahlt uns ja auch noch Geld zurück, oder? Also, da muss ich dir noch etwas erzählen. Er hat mich gestern gefragt, ob wir ihm nicht noch ein bisschen mehr Geld leihen könnten. Noch mehr? Darauf kann er warten, bis er schwarz wird. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Der spinnt ja. Wenn du nur an meinen Bruder denkst, siehst du schon rot. Ach, wir sind uns einfach nicht grün. Und uns selbst geht es finanziell auch nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich will ihm aber trotzdem helfen. Es wird Zeit, dass er endlich mal wieder auf einen grünen Zweig kommt. Am Montag danach ist das Geld bei den beiden noch immer ein wichtiges Thema. Musst du nicht in die Arbeit? Ach, besser nicht. Ich mache heute blau. Der Job ist eh nicht das Gelbe vom Ei. Was? Das kannst du doch nicht machen. Wir brauchen das Geld für die Miete. Und? Hinzugehen wäre auch keine gute Idee. Ich bin immer noch blau von gestern. Und in dem Zustand gehe ich bestimmt nicht ins Büro. Verstehe. Was war denn gestern los? Rolf hatte Geburtstag und wollte uns eigentlich alle einladen. Aber dann war er plötzlich weg. Und der Kellner wollte natürlich irgendwann Geld sehen. Jetzt haben wir erst einmal selbst gezahlt. Das macht Rolf immer so. Du bist wirklich blauäugig, wenn du ihm immer noch glaubst. Ich könnte mich grün und blau ärgern, wenn ich das nur höre. Glaub mir, der wird mir das Geld wiedergeben. Du siehst immer alles schwarz. Denk auch mal positiv. In den Dialogen waren viele Farben zu hören. Und trotzdem hat niemand wirklich über Farben gesprochen. Wiederholen Sie diese Ausdrücke aus der Alltagssprache und hören Sie eine Erklärung dazu. Heute mache ich mal blau. Blau machen bedeutet, dass man nicht zur Arbeit geht, obwohl man eigentlich gesund ist. Man simuliert also, krank zu sein. Der Job ist nicht das Gelbe vom Ei. Eier bestehen im Deutschen aus dem Eiweiß und Eigelb. Wenn etwas nicht das Gelbe vom Ei ist, dann ist es nicht besonders toll. Ich bin blau. Jemand, der zu viel Alkohol getrunken hat, ist in der Alltagssprache blau. Du bist wirklich blauäugig. Naive Menschen nennt man blauäugig. Ich könnte mich grün und blau ärgern. Wer sich grün und blau ärgert, ist extrem ärgerlich. Du siehst immer alles schwarz. Pessimisten sind Menschen, die alles schwarz sehen. Es ist alles im grünen Bereich. Alles in Ordnung? Dann ist alles im grünen Bereich. Ein Bereich ist ein Areal oder eine Zone. Darauf kann er warten, bis er schwarz wird. So sagen sie, egal wie lange er wartet, es wird nicht passieren. Wenn du an ihn denkst, siehst du schon rot. Damit meinen sie, wenn du an ihn denkst, wirst du sehr ärgerlich. Wir sind uns einfach nicht grün. Wer sich nicht mag, ist sich nicht grün. Er muss auf einen grünen Zweig kommen. Kommt jemand wieder auf den grünen Zweig, geht es ihm endlich wieder besser, zum Beispiel im Beruf. Ein Zweig ist das dünne, lange Stück eines Baumes mit Blättern. Üben Sie. Sie hören Sätze. Am Ende fehlt immer einer der neu gelernten Ausdrücke. Ergänzen Sie nach dem Signal. Ich weiß, so eine Zeit ohne Arbeit kann auch depressiv machen. Aber wenn er wieder etwas findet, kommt er schnell wieder auf einen grünen Zweig. Komm schon, so schlimm ist das alles doch gar nicht. Versuch doch mal nicht immer alles. Schwarz zu sehen. So was Ärgerliches. Ich könnte mich grün und blau ärgern. Irgendwie gefällt mir diese neue Wandfarbe fürs Wohnzimmer nicht. Sie ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Sag ihren Namen besser nicht. Wenn meine Schwester nur von ihr hört, sieht sie schon rot. Also wenn mein Chef nicht will, dass ich in den Urlaub fahre, bleibt mir nur eine Wahl. Ich mach blau. Mein Kumpel ist gestern nach der Disco in der U-Bahn eingeschlafen. Der war total blau. Du kannst Rolf doch nicht immer alles glauben. Du bist so blauäugig. Endlich haben wir das Problem gelöst. Alles wieder im grünen Bereich. Eine Streaming-Firma, die das Projekt ablehnt, und eine Petition gegen den Start im Serienkatalog. Vor Pauline gab es noch nie eine so große Kontroverse rund um eine deutsche Streaming-Produktion. Die 18-jährige Pauline wird ungeplant schwanger. Die Konzentration auf den Schulabschluss ist damit dahin. Genauso wohl die Reise ins Ausland nach dem Abitur. Teenager-Schwangerschaften werden zwar in Deutschland immer seltener, doch Paulines Fall will auch gar nicht repräsentativ sein. Der zukünftige Vater ihres Kindes ist Teil einer teuflischen Familie. Seine Mutter selbst ist die Höllenfürstin. Die Kreatur in Pauline gibt dem Mädchen Superkräfte, die sie jetzt gegen das Böse einsetzen muss. Kämpfen für das Gute, während das Böse in einem heranwächst. So paradox wie ihre Heldinnenmission ist auch Paulines emotionales Dilemma. Der Vater ihres Kindes war nur ein One-Night-Stand und Gefühle für Lukas wollen einfach nicht aufkommen. Jedoch braucht sie ihn und seine Kenntnisse von der Welt des Bösen. Paulines neue Welt ist die von Lukas und die ist so düster wie bunt. Im Stil orientiert sich die Serie an Chilling Adventures of Sabrina. Vielleicht ist das ja der Grund, warum Netflix das Projekt abgelehnt hat. Oder war es die Angst vor einer Kontroverse? Schließlich hat Disney Plus die Produktion übernommen und erste Petitionen gegen den Start ließen nicht lange auf sich warten. In einem Land, das einen Trend von Teenager-Schwangerschaften wohl kaum fürchten muss, sind es also Verwandtschaften mit dem Teufel, die eine so große Kontroverse mit sich bringen. Eins, zwei, drei, vier. Wiederholen Sie deutsche Wörter im Beat. Konzentrieren Sie sich dabei nur auf die Aussprache. Sprechen Sie nach dem Signal. Der Minderwertigkeitskomplex. Das Kleinvieh. Der Schweißausbruch. Lebensbejahend. Wissen Sie auch, was die Wörter bedeuten? Wiederholen Sie noch einmal jedes Wort. Haben Sie Sorge, dass Ihr Deutsch zu schlecht ist? Dann haben wir einen Tipp. Vergessen Sie jeden Minderwertigkeitskomplex. Lernen Sie aber das Wort dazu. Minderwertigkeitskomplex. Minderwertigkeitskomplex. Kleinvieh macht auch Mist, bedeutet, dass auch ein klein wenig Übung schon hilft. So auch die Übung mit diesem Wort hier. Kleinvieh. Kleinvieh. Deutschtest? Oh je, wenn Sie da Schweißausbrüche kriegen, hilft ein Handtuch. Üben Sie einmal. Schweißausbruch. Schweißausbruch. Jeder euphorische Ruf sagt Ja zum Leben. Sagen Sie es also einmal laut. Lebensbejahend. Lebensbejahend. Prima. Sie haben jedes Wort mindestens einmal gehört und laut gesagt. Die nächste Übung funktioniert genau anders. Sie lesen das Wort und hören ein Signal. Zuerst sprechen Sie das Wort einmal selbst aus, dann hören Sie die Lösung. Schweißausbruch. Lebensbejahend. Minderwertigkeitskomplex. Kleinvieh. Und fertig. Wunderbar. Danke, Dasha. Danke dir, lieber Peter. Dann hören wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder auf Deutsch Perfekt Audio. Sehr gerne. Tschüss.